Guten Morgen. Darf ich mich vorstellen? Ich mag Deutsch. Ich entschuldige mich am Anfang hier. Mein Deutsch ist nur 4 Jahre alt und hat ein komisches Texas-Akzent. So, wenn was nicht klar ist, dürft ihr natürlich nach der Predigt fragen, was hast du gemeint oder was meintest du oder wie geht das überhaupt? Ich habe das nicht verstanden. Aber ich sage am Anfang, ich baue meine Sätze und meine Gedanken ein bisschen anders und so, ihr müsst euch ganz stark konzentrieren. Das heißt, niemand soll einschlafen. Hoffentlich. Ich bin Jason. Ich komme ursprünglich aus Texas, aber jetzt wohne ich in Hamburg. Meine Frau Karen ist hier. Wir sind seit 4 Jahren hier in Hamburg, neue Gemeinden zu gründen. Das heißt, zum Anfang ist Hamburg weniger als 1% Christ, 0,8% Christ. Das heißt, dass es, die meisten Deutschen hier im Norden sind nicht erreicht. Sie haben keine Ahnung. Sie denken, dass sie eine Ahnung haben, aber sie haben keine Ahnung. Und deswegen sind wir hier umgezogen. Nicht nur Karen und ich, sondern auch unsere Kinder. Jeremiah ist 15 und Kayla ist 14. Sie fahren jetzt mit der Bahn nach Prag für eine Aktion mit anderen amerikanischen Teens. So es gibt, ich glaube, 500 Teens und sie treffen sich im Hotel in Prag. Und ein Jugendpastor aus Texas kommt und macht ein großes Programm damit. So, sie fahren jetzt, aber sie würden das nächste Mal hier sein. Natürlich müssen sie, oder? Also, heute, wir stehen gleich vor dem neuen Jahr und vielleicht ist das eine gute Zeit, daran zu denken, was mag ich anders im neuen Jahr, im nächsten Jahr. Was könnte ich besser tun? Was soll ich wieder machen? Wie ist es dieses Jahr gegangen? Was könnte ich besser schaffen? Und so, ich wollte heute mit der Missionsbefehl anfangen. Und wir können als Grundlage, als ein Fundament, was wir als Gemeinde schaffen sollen. Was wir im neuen Jahr, wo wir Gas geben sollen, wie wir wirklich uns konzentrieren könnten. Und so, es ist in Matthäus 28, kennt ihr diese Verse, Missionsbefehl? Das heißt ja, das heißt nein. Und ich bin ein bisschen interaktiv. Das heißt, manchmal stelle ich Fragen und ich warte auf eine Antwort. So, wenn ich eine Frage stelle und dann nichts danach sage, ich warte, bis jemand hier ja sagt oder sickum oder amen. Das ist, was wir in Texas machen. Wenn die Predigt schon gut ist oder vielleicht nicht so gut, aber der Prediger ein bisschen Unterstützung braucht, dann schreit jemand von hinten, amen, brother, preach it. Aber hier nicht. Gut zu wissen. Halleluja. Ja, danke. Danke. Missionsbefehl, Matthäus 28, ist das, manchmal, wir lesen diese Verse und wir denken, ja, das ist cool, das verstehen wir, aber wir machen nichts davon. Und so heute stelle ich 5 Schlüsselwörter vor und vielleicht ein bisschen im Gegensatz, was die Gemeinde normalerweise macht. Und dann können wir sehen, wo wir vielleicht hin und her ab und zu was anders tun könnten. So, Matthäus 28, Vers 18, 19 und 20, ich lese von der Schlachter 2000. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. ein paar Dinge hier. Es ist ganz stark, dass Jesus so begonnen hat. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt, ich bin der Chef. Mach, was ich sage. Ganz einfach und simpel. Ich bin Kampfsportlehrer. Ich habe meinen schwarzen Gürtel in Taekwondo, Hapkido und Tangsudo. Und ich habe im Moment 20 Lerner. Sie lernen, wie der Hase läuft. Sie lernen, was das bedeutet, nicht was es bedeutet zu kämpfen, sondern wie man einen Charakter entwickelt, wie man Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung hat, wie man verschiedene Dinge als Diener macht, hat Jesus gemacht als Diener. Und niemand fragt während des Unterrichts, warum sollen wir das tun? Warum? Weil ich einen schwarzen Gürtel trage. Richtig? Sie kennen. Aha. Er weiß, ich weiß nicht. Er ist der Chef, ich bin der Lerner. Ich mag, was er sagt. Er ist Expert. Okay? So bin ich nicht so Expert. Ich bin nur zweites Grad schwarzen Gürtel. Und es gibt 9 Gelegenheiten, 9 Ebenen. Und so, ich bin jetzt am Anfang. Ich lerne jetzt, was ich lernen soll. Aber ich gebe das weiter. Aber nie keiner von den Lernern sagen, warum ist das so? Warum sollen wir das tun? Ich verstehe es nicht. Das ist nicht mein Ding. Sie vergleichen den Gürtel mit Macht, mit Kraft, mit Autorität. Jesus ist hier mit Autorität angefangen. Er sagte, alle Macht im Himmel und auf Erden mir gehört. Das heißt, ich bin der Chef, ihr hört zu. Mit den Jüngern, nicht mit uns, wir sollen das. Und natürlich geht das auch heute genauso wie hier im Text. So, er fängt so an und dann das erste Wort in Vers 19. Vielleicht habt ihr ein anderes Wort, es steht in Sprache 2000 so. So. Ganz einfach, oder? Luther und verschiedene Übersetzungen haben dort darum. Hat jemand hier darum dort? Darum. Das ist die Antwort von warum. Richtig? Wenn man fragt, warum? Darum. Genau. Deswegen. Deshalb. Habe ich gesagt, dass mein Deutsch nur 4 Jahre alt ist? Aber heute machen wir ein bisschen Grammatik. Weil es ist ganz wichtig in diesen Versen, die Grammatik zu verstehen, wenn wir wenn wir das verstehen, können wir jetzt sehen, wie es für uns ist, was wir machen sollen. Jesus sagt, so, darum, deswegen, deshalb, warum? Weil er der Chef ist. Okay, ganz wichtig. Diese 2 Buchstaben hier in Vers 19 im ersten Vers, so, sind ganz, ganz wichtig. Weil er der Chef ist, was kommt next, muss ich ohne Frage tun. Er hat die Autorität, ich habe keine selbst. Was ich für Autorität habe, kriege ich von ihm. Ich bin der Chef, so, ihr, und dann gibt er 5 imperative Verben. 5 imperative Verben. Versteht ihr, was ein Imperativ ist? Natürlich. Wir alle waren einmal Kinder, oder? Aufräumen. Hausaufgaben. Mach das. Geht das. Du. Imperativ heißt, ich gebe euch ein Gebot. Als Chef. Geht hin ist das Erste. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Es gibt ein paar große Dinge hier in den ersten Worten. Zuerst geht hin. Normalerweise sagen Gemeinden hier in Deutschland, genauso wie in Amerika, komm her. Wir haben große Dinge geplant. Wir haben Veranstaltungen. Wir haben ein cooles Haus, das wir neu bauen, das wir Musik üben. Wir wollen, dass alles schön und perfekt und richtig ist. Und es soll sein. Das ist kein Fehler. Aber hier auf die Verlorene zu warten, ist ein großer Fehler. Sie wollen nicht hier reinkommen. Wenn wir so heute Morgen, wenn ich frage, wer hier ist gläubig, wer hier ist Nachfolger von Jesus? Ich glaube, dass 90% würden eine Hand erheben, oder? Wo sind die verlorenen Menschen? Wenn du verloren bist, das heißt, dass du kein Nachfolger von Jesus bist, das ist keine Beleidigung, sondern dass du eine wichtige, die wichtigste Entscheidung aller Zeit noch nicht getroffen hast. Das ist nur das. Wir haben die Wahrheit. Wir haben die gute Nachricht. Ist das bestimmt gute Nachricht? Ich finde so, aber manche Christen leben nicht so. Ja, ich bin Christ. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich gehe in die Gemeinde. Ja, so. Ja. Das ist keine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass obwohl ich einmal getrennt von Gott war, habe ich jetzt eine lebendige, gesunde Beziehung mit Jesus, weil er für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich darf in seiner Gegenwart sein. Das ist die gute Nachricht. Das, was man kaputt gemacht hat, hat Gott wieder neu gemacht. Eine Beziehung mit Jesus. Die gute Nachricht. Wir müssen nicht durch das Leben allein gehen. Wir haben alles, was wir brauchen, aber wir kennen das. Wer braucht diese gute Nachricht? Die brauchen diese gute Nachricht. Die. Und wenn wir nur sagen, komm her, ist das nicht nur ein Fehler, sondern auch sind wir nicht gehorsam. Jesus sagte, alle Macht gehört mir, so geht. Geht los. Geht hin. Nicht nur hingehen, sondern auch und was damit tun. Wo sollen wir gehen? Zu allen. Das zweite Ding. So zuerst, geht hin, statt komm her. Das zweite Ding. Zu allen. In Schlag des 2000 steht es alle Völker. Wir haben eine Tendenz, Menschen zu erreichen, die wie wir sind. Und zum Glück gibt es nicht so viele Menschen wie ich. Es ist lustig, wenn wir mit der Bahn in Hamburg fahren und es ist ganz voll, eingepackt mit Menschen und ein Sitz neben mir frei ist. Aber ich habe meine Lederjacke, meine Colors von Christian Motorcyclist Association mit dem großen Bart und manchmal Glatz. Die gucken zu, sagen, ich stehe. Aber dann machen sie. Und das ist so komisch, wenn wir auf der Straße sind und Menschen vorbeigehen. Manche habe ich keine Chance. Wenn sie stoppen und wir reden, dann finden sie, dass ich sympathisch bin und dass ich okay bin. Ich bisschen nicht. Aber wir sind der Leib Christi. Und wenn wir nur Menschen wenn wir nur diese Menschen erreichen, die wie wir sind, verpassen wir Gelegenheiten und neue Gemeinden zu gründen, neue Wohngebieten zu erreichen. Die Gelegenheiten sind ohne Ende. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die keine christliche Familie war. Mein Vater ist weggelangen hat, uns verlassen, als ich 13 war. Und ist mit, als ich 19 war, ist er gestorben. Ich habe ihn nie nach 1983 gesehen. Meine Mama hat viele Freunde gehabt und manche haben bei uns gewohnt oder mit uns gewohnt. Und mit 13 war ich Alkoholiker und drogenabhängig und mit 16 war mein Leben kaputt. Ich war 45 Kilo, meine Haare waren so lange und ich habe versucht, meine Haare mehr bunt zu machen und ich habe verschiedene Chemie und es war orange. Es sollte blond sein, aber es war orange, wirklich. Und ich war eine Katastrophe. Aber es gab eine Gruppe von Teens in meinem High School, wo ich war in Texas. Sie haben umgeguckt und sie haben an alle die Schüler geguckt und gedacht, wer hier braucht Jesus? Wer hier wirklich braucht Jesus? Und es gab in meiner Klasse 700 Schüler. In der Schule waren ungefähr 3000 Schüler. Wir haben gleichzeitig Mittagessen gehabt, drei Teile Mittagessen gehabt. Sie waren in der Mensa und haben geguckt. Wirklich, braucht Jesus, das ist ganz klar. Sie haben einen Missionar ausgewählt und zum Tisch gesandt. Sie ist zu uns gekommen und in Amerika, in High School, ist das so, jeder Tisch ist wie eine Kultur. Die Sportler sitzen zusammen, die Musiker sitzen zusammen, die Nerds sitzen zusammen, die Rocker sitzen zusammen, dort war ich. Obwohl es 40 Grad draußen war in Texas, Lederjacke, Spikes und alles, das war ganz schlimm. Komisch und lustig, heute bin ich zurückgekommen. Und sie ist zu unserem Tisch gekommen und sagte, ich wollte euch erzählen, dass alles, was ihr sucht, Liebe, Acceptance, Friede, hat Jesus für euch. Sie hat das Evangelium erzählt. Und ich habe, dann ist sie dort, sie hat sich dort hingesetzt und fast drei Monate Mittagessen mit uns gehabt. Und uns gedient und es war so, für mich im Moment war es so lustig und komisch. Ich habe gefragt, warum bist du hier? Deine Freunde sind dort. Wir sind hier. Und sie sagte, weil Jesus euch liebt, muss ich hier kommen. Und erzählen über seine Liebe. Und ich habe gesagt, ich will mehr erfahren. Ich will mehr, erzähl mir. Was bedeutet das? Und ich habe dadurch einen Mann, er heißt Robert, kennengelernt. Wir haben ein Gespräch gehabt und im Gespräch hat er alles über mein Leben erzählt, obwohl er mich gar nicht gekannt hat. Keine Ahnung. Aber er sagt, ich kenne dich. Und hat alles erzählt und sagte, was fehlt, ist, dass du keine Beziehung mit Jesus hast. Ich sagte, diese Beziehung will ich haben. Ich habe mich auf den Knien und gebetet, Herr, rette mich. Ich brauche dich. Seitdem, das war 1987, seitdem habe ich das Evangelium mit mehr als 20.000 Menschen. Wir haben Dörfer in Afrika besucht, wo 200, 300 Menschen haben sich bekehrt. Wenn diese Schüler in meinem High School uns gesehen hätte und sagte, die sind zu schlimm, zu schlecht, sie sind nie. Damit wollen wir nichts tun. Dann hätten sie mich verpasst. Und was Gott in meinem Leben schon gemacht hat und will machen, kann ich nicht sagen, wie es wird. Guck nicht und findet Menschen, die sympathisch sind. Guck und sie, wenn wir die Augen, muss nicht die Augen zu, oder ihr schlaft ein. Denk an jeden, die du kennst. Mitarbeiter, Kollegen, Familie, Schulkameraden, Nachbarn. Sieh die Geschichten, die Gesichten im Kopf. Sag den Namen im Kopf. Herbert, Timek, Deborah. Die sind Menschen, Gott erreichen will. Und du bist die Botschaft. Du bist die Nachrichtträger. Du bringst diese gute Nachricht zu diesen Menschen. Ohne dich haben sie keine Chance. Verpasst ihn nicht. Geht hin zu allen. Jeder soll Jesus treffen. Jeder braucht Jesus. Wir haben Jesus schon getroffen und das ist für uns gut. Aber wenn wir diese Rettung richtig und wirklich verstehen, müssen wir die weitergeben. Müssen wir. Wenn wir das nicht weitergeben, bin ich der Meinung, dass wenn wir nicht evangelisieren, verstehen wir das Evangelium nicht. Unsere Familie und Freunde, die stehen gleich vor dem Tod. Und wir haben die einzige Chance, die Errettung beizubringen, zu liefern. Und wir sagen, das ist schwer, komisch, oder ich fühle mich nicht so, das ist nicht mein Ding. Dann verstehen wir nicht das Evangelium. Verstehen wir nicht, was Jesus für uns getan hat. Geht hin zu allen. Und macht zu Jünger, das ist das Dritte. So, geht hin zu allen, macht zu Jünger. Die meisten Gemeinden in Amerika, ich weiß nicht, wie es ist, hier in Deutschland ist, wir machen Menschen zu Teilnehmer. Wie messen wir, wie sagen wir, ja, ich bin Christ, ich bin guter Christ. Ja, wieso? Ich gehe in die Gemeinde. Ich bin jeden Sonntag dort. Und ich bin beim Gebetabend. Und ich spiele Musik in der Gemeinde. Und je mehr wir teilnehmen, desto besser ein Christ sind wir. Aber Jesus sagte, wenn du mich liebst, kennt ihr den Vers? Mach, was ich sage. Wenn du mich liebst, jemand hat vorher gebetet, Gott, hilf mir, mein Kreuz zu tragen. Das heißt, ich sterbe jeden Morgen und sage, Gott, mein Leben ist deins. Ich setze meine Füße auf den Boden und ich gehe heute für dich. Sag mir, was ich machen soll. Und wenn wir diese Frage, wenn wir das Jesus anbieten, vielleicht nicht, vielleicht sagt er, ja, geh hin mehr in die Gemeinde. Oder vielleicht sagt er, vielleicht sollen wir aus einer Gemeinde rausgehen und Vorbilder werden, was das bedeutet, Jesus zu gehorchen, gehorsam zu sein, was wir gelernt haben. Es gibt Dinge, die wir machen sollen. Beten, anbeten, geben. Was noch? Was sollen wir als Christen tun? Gemeinschaft haben. Brot brechen. Gemeinschaft haben. Hat jemand Evangelisation gesagt? Aha. Das war ganz leise, wenn du das gesagt hast. Ich habe einen Finger gesehen. Hingehen zu allen und mach zu Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger macht, was der Meister sagt. Er macht, was der Meister sagt und er gibt die Lehre von dem Meister weiter. Das ist die Bedeutung von Jünger. Er lernt und gibt weiter, was er gelernt hat und macht als Vorbild für seine Lerner und vom Vorbild von seinem Lehrer, was er machen soll. Das ist unser Ziel für jeden. Das ist unser Ziel für uns. Das ist, was wir miteinander machen, aber das ist auch, was wir mit den Verlorenen machen sollen. Warte. Wie kann verlorene Menschen jünger werden? Evangelisation. Guck, es gibt eine Reihenfolge hier. Geht hin zu allen, macht zu jünger. Und was kommt next? Nein, das ist über next. Tauft die. Wann sollen wir uns taufen lassen? Nach dem Glauben. Jünger machen heißt, dass wir die zuerst zu Jesus bringen und dann lehren. Was das bedeutet, gehorsam zu sein. Manche Gemeinden wollen nur Menschen haben, die schon ein sauberes Leben haben, das schon aufgeräumt ist. Oh, das ist, du bist zu schlimm für uns. Denk daran, wie dein Leben soll, dann komm rein und dann sehen wir. Geht hin zu allen, lehr die, was das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wie sie eine Beziehung mit Jesus schaffen. Sie dürfen Jesus folgen. Sie dürfen eine Beziehung haben. Die meisten hier in Hamburg haben das nie gehört. Nie. Sie sind konfirmiert. Sie bezahlen Steuer und denken, das ist meine Aufgabe. Ich bin Christ. Und die meisten darum bin damit zufrieden. Die sind damit zufrieden. Oh, er sagte, dass er schon Christ ist. Was kann ich dagegen sagen? Wenn du keine Beziehung mit Jesus hast, bist du kein Christ. Guck mal, ich schlafe in der Tiefgarage. Und ich trinke Benzin. Und manchmal, wenn ich auf der Straße bin, mache ich... Bin ich trotzdem kein Auto. Oder? Komisch? Like, ein bisschen bescheuert? Aber kein Auto. Es ist egal, was wir sagen. Ob wir eine Beziehung mit Jesus haben oder nicht, das ist das Einzige, das die Rettung bringt. Diese lebendige, gesunde Beziehung mit Jesus. Vielleicht gibt es jemand hier heute, die nie vorher das gehört haben. Die erste drei Menschen, das ich zu Jesus gebracht habe hier in Deutschland, waren all Gemeindekinder. Sie sind in der Gemeinde aufgewachsen, sie haben Bibelunterricht gehabt, sie haben Zeugnisse und Urkunden ohne Ende. Und mit alle drei habe ich gefragt, was bedeutet das Christ zu werden? Ah, ich gehe in die Gemeinde, ich lese meine Bibel, ich bete, ich teilnehme am Lobpreis und ich spiele Klavier. Und sie haben eine große Liste, was das bedeutet, Christ zu sein. Und hat niemand gesagt, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Wir sind jeden Tag unterwegs. Sie haben eine große Liste, wo sie die Rettung verdienen wollen. Das wollen wir, die Rettung verdienen. Das ist fassbar. Das können wir angreifen. Ja, ich fühle das. Das ist klar. Aber diese Beziehung mit Jesus, dort geht es los. Dort geht es los, was Claudius am Anfang gelesen hat, dass alle, die an Jesus glauben, sollen nicht verloren gehen. Wir müssen an Jesus unser Glauben legen, dass er unser Fundament wird. Dann sind wir gerettet. Macht zu gehen zu allen, macht zu Jünger Evangelisation, taufe die. Hier in Deutschland ist das auch ein schweres Thema, weil so viele haben die Kindertaufe gehabt und sie denken, dass das genug ist. Ich war auch als Baby getauft. Ich bin in der Anglican, so Episcopalian in Amerika, katholisch light. Sagen wir, sie haben 66% in Regeln von den Katholischen. So, ich bin so aufgewachsen. Und meine Mama hat gesagt, dass diese Taufe war genug. Aber die Taufe soll nach der Rettung stattfinden. Wenn es ein Zeichen ist, was schon innerlich passiert ist. So, es ist like, kennt ihr, was das ist? Ehering. Danke. Guck mal. Bin ich verheiratet? Ja. Immer noch. Wenn ich das so zu dir wirft und du fängst und das ansiehst, bist du jetzt verheiratet? Nein. Das ist ein Symbol. Die Taufe ist ein Symbol von was schon passiert ist. Das müssen wir beibringen. Genauso in unserer Kultur. Die meisten Christen verstehen das nicht. Die Verlorenen gar nicht. Sie denken, dass die Taufe vielleicht die Rettung ist. Oder dass sie irgendwie dadurch heilig wird. Das ist ein Symbol von was schon passiert ist. Und das Letzte. So, geht hin zu allen, macht zu Jünger, tauft die und lehrt die. Aber ich stoppe nicht dort. Guck mal im Text. Schlag des 2000 steht es in Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. In Amerika haben wir eine große Bewegung. Die meisten denken, ich brauche noch eine Lektion, dass ich ein besser Christ werde. Ich brauche noch ein Bibelstudium. Dann bin ich ein besserer Christ. Ich brauche noch einen Hauskreis. Wir haben eine Gemeinde in Lubbock, Texas. Wir wohnen ganz, ganz west von Dallas. 6 Stunden beim Auto. Übrigens, Texas ist fast 2-mal größer als Deutschland. Wir haben nur 25 Millionen Einwohner. So viel Platz, viel gefährliche Tiere. Das Wetter, gestern hatten wir Tornaden, Blizzard, Earthquake, alles in Texas, gestern. So, extreme. Wir wollen in Texas diese Purpose-Driven Life Bewegung. Es ist ein Buch von Rick Warren, wie die Gemeinde besser es machen könnten. Alle dachten, wir lesen das Buch und dann werden wir eine bessere Gemeinde. Und dann kommt noch ein Buch. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Und es ist genauso wie hier in Deutschland und Amerika. Wir denken, dass Jüngerschaft heißt immer lernen. Immer lernen. Aber immer lernen ist nur 50%. Immer machen von was wir lernen. Das ist 100%. Wir sagen, wir bieten Alpha-Kurs an, wir bieten diese Dinge an, wir machen das und das und das. Alle kommen rein, hör, was die Bibel hat. Hör, was steht in der Bibel. Dann sind wir alle besser. Wenn wir Jesus lieben, dann müssen wir tun, was er sagt. Nicht immer zuhören, zuhören plus machen. Gesegnet ist der Mann, der hört das Wort Gottes und macht, was es sagt. Wir stoppen mit hört das Wort Gottes und wollen gesegnet werden. Aber gesegnet ist der Mann, der das Wort Gottes hört und tut. Und dann haben wir hier eine Verheißung. Ich mag das. Ob Jesus mit uns ist oder nicht, allerzeit können wir viele verschiedene Stellen in der Bibel finden. Richtig, dass Jesus wohnt in uns, dass Jesus überall ist, dass er dabei ist, dass er uns unterstützt, dass er für uns betet, können wir alles finden. Warum hier in diesem Text hat er 5 Dinge gesagt, geht hin zu allen, macht zu Jünger, tauft die und lehrt die gehorsam zu sein und danach eine Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Entweder, und vielleicht müssen wir ein bisschen hier kämpfen. Was bedeutet das? Heißt das, dass wir keine Angst haben sollen, hinzugehen, Jünger zu machen? Oder heißt das, dass wenn wir hier bleiben, sagt Jesus, ich benutze jemand anders? Ich gehe weiter, ich gehe hin. Und wenn ihr hier bleiben wolltet, dann bleib so, bleib ruhig und ich gehe weiter. Ich wollte sagen, ja, das heißt, keine Angst, geh hin. Und ich glaube, das ist hier gemeint. Aber dann müssen wir die Frage stellen, und wenn ich sage, nein, Herr, ich mag nicht, was du geboten hast. Ich will nicht gehorsam sein. Ist diese Verheißung für uns. Alle Macht im Himmel und auf Erden mir gegeben ist. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Heute, dann ist die Frage, wohin gehst du? Gehst du zum Mittagessen und nach Hause? Oder gehst du zur Welt, die Welt braucht? Jesus. Wir können unser Leben einfach in Ruhe haben. Essen, trinken, Filme angucken, Star Wars sehen. Oder wir können sagen, egal wo ich bin, bin ich ein Zeugnis. Wenn ich erzähle über Jesus, auf jeden Fall, mit jeder Chance, mache ich meinen Mund auf und erzähle, wie gut der Herr ist und wie notwendig er für meinen Nachbarn, für meine Kollegen, für meine Kinder, für meine Familie, für meinen Schwiegervater, für meine Schwiegermutter. Das ist die Entscheidung für heute. Ob wir hingehen oder nach Hause gehen. Hoffentlich gehen wir hin. Und sehen wir eine Bewegung von Schneeverdingen raus. Schafft ihr es? Jesus sagte, dass er dabei ist. Geht mit. Lass uns beten. Herr, wir sind dankbar für deine Gnade und für deine Rettung. Was du schon in unser Leben gemacht hast und wie du uns bewegst und du bist großartig, du bist gnädig. Wir können nie verdienen, was du schon gegeben hast und was du geben willst. Dafür sind wir dankbar, dafür sind wir hier heute. Wir wissen, wir kennen, wie wichtig du bist und wie groß du bist und zumindest wollen wir in deiner Gegenwart sein. Und jetzt beten wir, Herr, dass wir diese gute Nachricht, dass wir deine gute Nachricht rausnehmen. Zur Straße, zur Arbeit, zur Schule, zu den Nachbarn. Wir wollen schreien, dass du unser Herr bist, dass du der Retter bist. Hilf uns, einen Blick zu haben, wo wir sehen alle die verlorenen Menschen herum. gib uns Mut, gehorsam zu sein, Jünger zu machen, deine gute Nachricht zu erzählen, warum man sich taufen lassen soll und wie wir deine Befehle gehorchen. Danke, dass du dabei bist und danke für diese Verheißung, dass du lässt uns nie im Stich. Du bist immer dabei, gibst uns alles, was wir brauchen. Danke dafür und führe uns zur verlorenen Welt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.